Abschnitt 23 aus Herakles. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Herakles von Louis Cyperus. Übersetzt von Else Otten. Kapitel 29 und 30. Kapitel 29. In der Nacht erwachte Herakles verwundert und überlegte, wo er sei. Über ihm wölbte sich ein klarer Himmel voller Sterne, und ihm war, als schaute er den Göttern in die Augen. Rings um ihn verschwamm im Schatten der Saum des Waldes. Unter seinen Blicken lag das Meer tief unten, ruhig, unter dem sternenklaren Himmel. Er kannte diesen Landstrich nicht, und wie er sich umblickte, wunderte er sich, dass er nicht allein war. Unter einem aus Zweigen und Ästen gebildeten Zelt lag ruhend eine Frau, die in einen dunklen Mantel gehüllt war. Sie schlief. Bei einem vierrädrigen Wagen lag, ebenfalls in einen Mantel gehüllt, ein Mann und schlief wie die Frau. Und weiterhin im Grase hatten sich zwei lichte weiße Rosse hingestreckt und schliefen. Das eine lag mit dem Kopf auf des anderen Flanke. Behutsam erhob sich Herakles und näherte sich voll Neugier, zu erschauen, wer mit ihm sei. Und wie er sich über die Frau herabneigte, erkannte er seine Gattin, des Meleagros Schwester Deianeira, und wie er sich über den Mann beugte, erkannte er Iolaos. Die Rosse hatte er bereits als die seinen erkannt. Als er ihnen nun nahe kam, wieherten sie leise vor Freude und wollten sich erheben. Allein Herakles zwang sie sanft, sich wieder in das Gras zu legen. Es war eine liebliche Sommernacht, und Herakles fühlte sich leicht und gesund, gleich als habe er nach ermattender Arbeit lange geschlafen. Und wie er verwundert zu den zahllosen Sternen hinaufblickte, glaubte er, in die Augen der Götter zu schauen, und begriff plötzlich, dass Iolaos und Deianeira gekommen waren, ihn in Thracien zu suchen. Und er besann sich auf mancherlei, auf die entsetzlichen Rosse, auf Abderos, Diomedes und Iole. Er erinnerte sich fast an alles, und ihm ward sehr traurig zu Sinne. Wo war Iole? Wie hatte Abderos ihn geliebt? Wie grausam waren die Götter, seine aus ihren Sternenaugen auf ihn herabblickenden Brüder und Schwestern? Er selber fühlte sich, ach, so menschlich in all dem Leid, das über ihn kam, und so traurig, zum Weinen traurig. Und während er von Gattin und Freund etwas weiter entfernt sich wieder hinlegte, da, wo der Wald sich steil zum Ufer senkte, dachte er über die ihn erfüllende Traurigkeit nach und besann sich auf den Eid des Zeus, den Hass der Hera, auf Eurystheus, auf die vollbrachten Werke. Welches Werk würde er wohl nun zu vollbringen haben? Daran vermochte er sich nicht zu erinnern, und dennoch erinnerte er sich an Admete und verging vor Liebessehnen. Und vor seinen Augen stiegen die Frauen, die er geliebt hatte, wie schwebende Luftgebilde aus dem Meere empor. Durch die linde, selige Sommernacht schwebten sie, entschleiert, durchsichtig, in Nebeln von Licht, weiße Schönheiten, die aus dem tiefen Silberspiegel des Meeres emportauchten. Aber sie alle betrauerte er nicht. Traurigkeit erfüllte ihn nur um seiner selbst willen, nicht um alle jene, die er besessen, die ihn geliebt hatten. Sein Blick, der in die Schatten des fernabliegenden Zeltes drang, suchte die schlafende Deianeira. Und sein Herz ward voll weicher Regungen für sie, denn er wusste, dass er nicht die rechte Liebe für sie empfand, und dass darum ihr Besitz seine Liebessehnsucht nicht zu stillen vermöchte. und während er sie schlafen sah, gedachte er der Jungfrau Admete und versuchte sich zu erinnern, wann sie ihm zum letzten Male als sein Trost in den tausendsäuligen Sälen des Eurystheus erschienen war. Allein es wollte ihm nicht einfallen. Er strich sich mit der Hand über die Stirn. Er fühlte, dass Haupt- und Barthaar ihm lang gewachsen waren. Er wunderte sich darob. Aber er wusste nun nichts mehr. Ihm ward immer trauriger zumute. Und er legte sich nieder und erwartete den neuen Tag. Er sah über dem Meere das Morgengrauen mit dem ersten Tagesrot erwachen. Es war vor des Herakles Augen, als ob sich im Osten geheimnisvolle Pforten öffneten, als ob ein ferner Glanz sich über einen Weg aus Rosen breite. Nun die Sterne verschwunden waren, färbte schimmernder Perlmutterglanz des Himmels Wölbung, und über die leicht bewegten Wasser des lautlos stillen Meeres glitten glänzende blaue Linien auf und ab, nun die Windgötter mit geblähten Wangen die Morgenbrise darüber hinbliesen. Im Walde erwachten die Vögel, schlugen mit den Flügeln und begannen, noch schlaftrunken, mit ihren lieben Stimmen zu zwitschern. Und die zwei weißen Rosse wieherten freudig und erhoben sich und tummelten sich und begannen hungrig zu grasen. Iolaos erwachte, und als er sich erhob, sah er, wie Herakles auf ihn zukam und freute sich über des Helden so heiteres Lächeln. Ohne ein Wort wies Herakles auf Deianeira, die noch schlief, umarmte dann den Freund kräftig und drückte ihn an seine Brust. Und Iolaos begriff, dass der Held endlich genesen war und dass er wieder wusste, wo und mit wem er war. Er weinte vor Freude an des Herakles Herz, indes der Held auf Deianeira blickte. 30 Tage währte die Reise, sprach weinend Iolaos, die trübe Fahrt nach Thracien, woher Iole die traurige Botschaft brachte. Weilt denn Iole in Thrakien? Fragte der Held. Iolaos bejahte. Beinahe ebenso viele Tage währt bereits die Fahrt zurück, begann Iolaos von neuem. Doch seltsam, die Pferde, die in Thracien völlig erschöpft waren, scheinen neue Kräfte zu gewinnen, nun wir heimwärts ziehen. Wo sind wir? Fragte Herakles. Wir nähern uns dem goldenen Lande des Ceyx, des guten Königs. Wir nähern uns dem gastfreien Thrakien, und von dem breiten Euenos-Strom sind wir nur eine Tagesreise noch entfernt. Die Sonne ging über dem Meere auf. Lass uns diesen Tag noch hier verweilen, sprach der Held. Sieh, Deianeira schlummert noch immer. Wir wollen sie nicht wecken, Freund. Lass uns beide hinabsteigen zum Meere und in den wogenden Wassern baden. Und zu ihrem Schutze wollen wir Keule, Bogen und Pfeile und das Fell des nemeischen Löwen um Deianeira legen, damit jeder, wer auch vorübergehen möge, Mensch oder Satyr, erkenne, dass sie das Herakles Gattin ist. Sicher sind diese Wälder, sprach Iolaos, seit Herakles die Triopen, die Wüstenräuber, vernichtete. Sie legten Bogen, Fell und Waffe rings um die noch immer schlummernde Frau und stiegen zum Meere hinab. Am Ufer der See, vor den Klippen, da die jetzt blauenden Wogen aufglänzten, hielten sie beide stille und beteten zu den günstigen Göttern Phöbus, Apollo und Poseidon, beteten zu Sonne und See und badeten nach dem Gebet in den wohltuenden Wassern. Kapitel 30 Deianeira erwachte, sah die Waffen ringsum und die beiden weißen Rosse, die auf der grasigen Wiese sich tummelten, und erhob sich und verstand und betete zu den gütigen Göttinnen, zu Artemis, der Herrin über Wald und Nacht, die ihren Schlaf beschirmt, und zu Athena, die ihrem Helden das Bewusstsein wiedergegeben hatte. Als sie Herakles und Iolaos über den felsigen Pfad vom Meere her wieder dem Waldessaum nahen sah, ging sie dem Gatten mit freudig geöffneten Armen entgegen. »O mein Gemahl, rief Deianeira erfreut. sehe ich nicht in deinen klaren Augen durch die graue Wehmut den blauen Funken des Verstehens wieder aufleuchten? Sehe ich nicht sogar das wehmütige Lächeln wieder in dem hellen Auge liegen? Und bist du mir nicht von neuem geschenkt, wie zum Tage einer zweiten Hochzeit? O, lass uns jetzt nach Thrakien zurückkehren. O Deianeira, sprach Herakles leise, und seine tiefe Stimme erfüllte ihre Seele mit Glück. Lass uns diesen Tag noch hier weilen, auf diesem gesegneten Fleck, wo Athena mir wieder schenkte, was ich verloren hatte. Meine Sinne, meine Gattin, meinen Freund. Sieh, ich bin genesen. Sieh, ich bin gesund, und es erfreut mich, die Rosse in den hohen Halmen sich tummeln zu sehen. Selig und wohltätig ist mir die Ruhe. Lass uns nicht die knappe Spanne süßen Glücks kürzen, die nur allzu rasch verflossen sein wird. Lass uns gemeinsam den Augenblick genießen, ehe wir wieder rastlos der Zukunft entgegeneilen. Sie kommt. Sie kommt, auch ohne dass wir ihr entgegeneilen. Das Heute ist dieser liebliche Fleck voller Sommersonne, voll Waldesschatten, voll salziger Meeresluft. Und Iolaos wird, gleich als wäre er ein fröhlicher Faun und nicht mein weinender Freund, auf der Doppelflöte blasen. Und bei den frohen Klängen werden uns süße Träume umschweben, indes ich mich zu deinen Füßen lagere, Deianeira, und deine Hand mir mit Messer und Schere die wuchernden Haare und den üppig sprossenden Bart stutzt, der mich zum wilden Manne macht und den Thrakien alle erschrecken würde, die in so unziemlichem Aufzuge ihren Herren nicht wiedererkennen möchten. Der Ruhetag verging, und indes Iolaos zufrieden der Doppelflöte eine frohe Weise nach der anderen entlockte, indes die weißen Rosse sich munter auf grasiger Wiese tummelten oder spielend im Grase umherrollten, legte sich Herakles zu der Deianeira Füßen, und sie stutzte ihm mit Schere und Messer den üppigen Bart und den wuchernden Haarwuchs. Dann machten sich die Männer zur Jagd auf und brachten als Beute ein junges Reh und eine Menge Wachteln mit, weil Artemis dem von Hunger geplagten Herakles und seinen getreuen Gefährten wohlgeneigt war. Und sie brieten Wild und Geflügel an einem eisernen Spieß, indes Deianeira am plätschernden Brunnenstrahl den roten, irdenen Krug füllte. Und als das Mahl beendet und das Feuer erloschen war, begaben sie sich zur Ruhe, und die Nacht ging hin, gleich als ob niemals eine Zukunft kommen wollte. Doch als der neue Tag geboren ward, sprach Herakles leise und ruhig: Iolaos, nur um eine Tagesreise sind wir noch von Thrakien entfernt, und alsbald werden wir daheim sein. Mich dünkt es gut, o Gefährte, dass du mit Rossen und Wagen vorausfährst und Deianeira so, wie sie es wünscht, mit ihrem Gatten nachfolge. So werden meine Rosse alsbald ihre Kraft und ihre Frische wiedergewinnen, und uns beiden wird die Reise nichts anderes sein als ein Wandern durch diesen gesegneten Wald. Geh, o Iolaos, und melde unser Kommen. Nur gute Botschaft hast du zu bringen, denn Herakles vollbrachte in Thrazien sein achtes Werk und kehrt an der Seite der Deianeira, die ihn in so weiter Ferne suchte, nun wieder genesen nach Thrakien zurück. Tief und voller Wehmut hatte die Stimme des Helden geklungen, und nun, da er seine Gattin zärtlich umarmte, empfand sie mit ihm all seinen Schmerz um den Verlust seiner göttlichen Sohnesrechte, um der Hera Hass, der ihm immer wieder die Sinne verstörte, um den Tod Alkmenes, der Mutter, Megaras, der ersten Gattin, ihrer beiden Kinder, um die ihm auferlegten Gebote des Eurystheus. O, um so vieles, so vieles, bis zu des Abderos Tod. Doch als sie dann sah, wie sich seine gewaltigen Schultern über sie neigten, als sie sich von seinen kräftigen Armen umfangen fühlte und ihm in die lächelnden graublauen Augen schaute, empfand sie am stärksten, dass sie ihn über alles liebte, aber auch, dass er Begehren nach anderer Zärtlichkeit, dass er andere Wünsche still und wehmütig in seinem unbefriedigten Gemüte hegte. Allein sie sagte nichts und breitete schweigend ihre liebenden Arme um ihn. Sie war dankbar, dass er ihr wieder geschenkt war, und sie sprach nicht von Admete, nichts davon, dass sie krank sei und in immerwährendem, nicht enden wollendem Fieber ständig die Namen Alkeios und Herakles stammelte und fragte, ob der Held ihr nicht bald den Gürtel der Hippolyta bringen würde. Und als sie es endlich wagte, von Iole zu sprechen und sagte, dass Orkalias Fürstentochter in Thrakien verweilen wollte, bis sie beide wiederkehrten, spähte Deianeira listig in des Helden geliebte Augen nach einem Funken verräterischer Freude, und sie zweifelte, ob sie ihn entdeckt hätte oder nicht, und fühlte in ihrem kleinen, einzig nur ihn liebenden Herzen, dass sie litt, dass es ihr wehe ums Herz war, in stiller, allzeit unbezwungener Eifersucht, in Eifersucht auf alle, die er geliebt hatte und denen er noch in Freundschaft und Liebe ergeben war, dass sie litt, weil er nicht ihr allein angehörte, nicht ganz ohne Vorbehalt, und sie wollte ihn fester und fester an sich fesseln und sprach, während sie zaudernden Fußes über die sich windenden Waldwege weiterwandelte, deren Spuren ihnen die unter des Iolaos Wagenrädern und seiner Rosse Hufe zertretenen Zweige und Blätter wiesen. Bald werden wir in Thrakien sein, o Herakles, bald werden wir wieder daheim sein. Weißt du, wer uns dort außer Iole erwartet? Verriet Iolaos dir nicht das süße Geheimnis, das ich selbst dir zu melden noch zauderte? Sagt es dir nicht dein eigenes Herz, o mein Gemahl? Siehst du es nicht an meinen Augen, wenn auch mein Mund dir noch nicht von Hyllos sprach, wenn ich auch behutsam meine Freude zurückhielt, weil ich fürchtete, dir nach so trüber Sinnesverwirrung das Glück allzu rasch zu offenbaren? Sprechen nicht meine glücklichen Augen schon von Hyllos, o Herakles? Er umarmte sie innig, froh und glücklich, doch die graublauen Augen standen voller Tränen. »Ist er schön?« fragte er zärtlich und kräftig. »Sind seine Augen graublau wie meine oder goldbraun wie die Deianeiras? Und sind seine Löckchen kastanienbraun oder flachsgelb?« »Er ist schön«, antwortete froh Deianeira, »und wenngleich seine Löckchen und seine Augen dunkel sind wie die seiner Mutter, so ähnelt doch sonst sein Antlitz dem des Vaters. Er ist kräftig. Einst spielte er mit einem Böcklein, und weil ich fürchtete, dass er sich an den spielerisch stoßenden Hörnern verletzen könnte, näherte ich mich ihm, um Tier und Kind zu trennen. Allein Hyllos packte mit seinen Fäustchen den kleinen Bock an den vergeblich widerstrebenden Hörnern und beugte den Kopf zur Erde herab und hielt ihn lange so und lachte. Sollte Hera auch ihm Schlangen senden, er würde sie erwürgen, wie einst Herakles als Kind sie erwürgte. »Diesen Abend werde ich ihn sehen«, sprach Herakles erfreut. »O Deianeira, wie schön ist der Wald rings um uns. Er webt seine Äste und Zweige um unseren Heimweg, als wolle er über unseren Häuptern segnend ein Schutzzelt ausspannen. Die Götter mögen oft grausam sein, aber sie sind dennoch mit uns, und nur Hera hasst mich. O Deianeira, Gattin des Herakles und Mutter des Hyllos, sage mir, bist du glücklich? Bist du glücklich, o Vater des Hyllos, Gatte der Deianeira? Warum wieder Frage auf Frage, o Deianeira? Ungeteiltes Glück ward niemals Sterblichen beschieden, und unsterblich bin ich nicht. Die Göttin, die unseres irdischen Glückes und unserer irdischen Schmerzen Schalen hält, empfing von meinem Vater Zeus die Freuden sowohl wie die Schmerzen. Und wenn sie die eine Schale füllt, so füllt sich sogleich auch die andere. Denn Zeus wünscht, dass die Waage ewig das Gleichgewicht bewahre, und die Schalen steigen und fallen, und selten nur halten sie sich auf gleichmäßiger Linie. Und absichtlich nimmt die Göttin hier und fügt dorthin zu, und endlich wogen die Schalen nicht mehr auf und ab, sondern stehen im Gleichgewicht still. Doch dieser Augenblick währt nicht länger, als ein einziger Blick unserer Augen währt. Stets wächst die Freude, und stets wachsen auch wieder die Schmerzen. Stets füllt die Göttin die eine Schale und nimmt von der anderen. Deianira, bist du glücklich? Meine Schalen in der Hand der Göttin schwanken kaum, o Herakles. Sie sind im Gleichgewicht. Wenn Deianira wüsste, dass Herakles bei seiner Gattin glücklich wäre, wie hoch würde dann ihres Glückes Schale steigen? Deianira, meine Schalen schwanken kaum in diesem gesegneten Augenblick. Schwer wiegt mir die Wehmut, doch schwer auch wiegt die gute Gabe der Götter. O Deianira, wenn einmal das Herakles Buße vollbracht wäre, würde seines Glückes Schale hoch emporsteigen. Glück, o mein Held, o mein Mann, gemeinsames Glück mit Herakles und Hyllos in Thrakien. Wie sehnt sich Deianira danach? An diesem Abend bereits wird es uns erwarten. Die Dämmerung bricht herein. War es nicht in diesem Walde, als ob das heute stillstände, Deianira? Als ob die Zukunft nicht heranjagte. O, rasch genug wird sie kommen. Jetzt treten wir aus dem Walde heraus. Mir ist, als ob da drinnen für einen Augenblick alle Wehmut zurückbliebe. Allein sie wird uns bald wieder unablässig erfüllen. Dennoch will ich jetzt, o Deianira, aus ihm herauseilen. Lass uns unseren Schritt beschleunigen. Dort drüben fließt der breite Euenos. Und jenseits liegt Thrakien, und unser wartet Hyllos. Sie sah ihn angstvoll und verstohlen an. Ob er nicht eher meinte, dass Iole dort warte? Die Eifersucht überwog schwer ihres Glückes Schale. Allein sie sagte nichts und näherte sich an des Herakles Seite, am Arme ihres Gatten dem breiten Strom und ihrem Schicksal. Ende von Abschnitt 23.